Jane Lubchenco, die Direktorin der US-Klimabehörde NOAA, überbrachte am Dienstag eine Botschaft, die deutlicher nicht hätte sein können. Human-induced climate change is a reality. Von Menschen verursachter Klimawandel ist eine Tatsache. Nicht nur in weit entfernten polaren Regionen oder auf tropischen Inseln, sondern überall in unserem Land, vor unserer Haustür, ändert sich das Klima. Und zwar jetzt. Ungewohnte Töne aus dem Weißen Haus, aber im Grunde genommen nichts Neues. Der Großteil der Ergebnisse aus dem Gutachten zu den Folgen der globalen Klimaerwärmung für die USA stammt aus insgesamt 21 Teilberichten, die vor allem in der Ära von George W. Bush entstanden sind. Ihre Wurzeln reichen sogar noch weiter in die Vergangenheit zurück, bis zum Januar 1989, als der damalige US-Präsident Ronald Reagan in den letzten Tagen seiner Amtszeit eine Initiative auf den Weg brachte, welche die staatliche Klimaforschung bündeln sollte. Im Folgejahr stellte der Kongress das sogenannte US Global Change Research Program auf eine gesetzliche Grundlage. Unter George W. Bush erhielt es einen neuen Namen. Aber das war nicht das Einzige, was sich änderte, sagt Michael Halpern von der kritischen Wissenschaftsvereinigung Union of Concerned Scientists. Die politische Einflussnahme von Regierungsmitarbeitern auf die wissenschaftlichen Ergebnisse nahm zu. The strategy for stonewalling. Zu Beginn bestand die Strategie der Bush-Regierung darin, den Klimaschutz abzublocken, indem sie die Tatsache herunterspielte, dass das Klima sich tatsächlich wandelt. Sie haben das Problem einfach geleugnet. Aber nachdem die Menschen in Amerika sich von dem wissenschaftlichen Konsens hatten überzeugen lassen, änderte die Regierung ihre Strategie. Sie spielte die Folgen des Klimawandels herunter und wies immer wieder darauf hin, dass es eine gewisse Unsicherheit darüber gibt, wie stark die Menschen zur Klimaerwärmung beitragen. Dennoch sammelten Wissenschaftler aus 13 Bundesbehörden und von unzähligen Universitäten und Forschungseinrichtungen weiterhin Daten für die Teilberichte, die von 2006 bis Anfang 2009 veröffentlicht wurden. Jede Studie widmete sich einem bestimmten Aspekt, zum Beispiel dem Einfluss von Aerosolteilchen auf das Klima oder den Auswirkungen der Erwärmung auf die amerikanischen Küstengebiete. Für den Teilbericht zu den Folgen des Klimawandels auf Landnutzung, Wasserressourcen und die biologische Vielfalt war Bill Hohenstein vom US-Landwirtschaftsministerium zuständig. Schon vor einem Jahr hatte er gesagt: Eines der Hauptergebnisse unserer Studie ist, dass wir jetzt schon einen Klimawandel beobachten können. Wir erwarten, dass er in Zukunft andauern wird und sich unterschiedlich stark auf die verschiedenen Regionen der USA auswirkt. Ergebnisse aus den Teilberichten haben sogar schon Eingang in die Planungsarbeit der Ministerien und Behörden gefunden. Tatsächlich beginnen wir schon damit. Die Resultate haben einen Einfluss darauf, wie wir mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen. Nehmen wir zum Beispiel die US-Forstverwaltung, die ja zum Landwirtschaftsministerium gehört. Sie bezieht diese Ergebnisse in ihre Waldwirtschaftspläne mit ein. Die Zusammenfassung der Teilberichte wurde nun vom wissenschaftlichen US-Klimaprogramm um Ergebnisse aus anderen Quellen ergänzt, zum Beispiel vom Weltklimarat IPCC, und als Hochglanzbroschüre herausgegeben. Neu ist, dass das Expertenpapier deutliche Handlungsempfehlungen ausspricht. Noch einmal NOAA-Direktorin Jane Lubchenco. Substantially cutting heat-trapping pollution. Wenn wir die Verschmutzung durch Treibhausgase begrenzen, wird das zu weniger Klimaänderungen und zu geringeren Auswirkungen führen. Je früher wir die Emissionen einschränken, desto besser. Zur gleichen Zeit liefern sich die amerikanischen Kongressabgeordneten ein Tauziehen um das neue Gesetz zur Begrenzung von Treibhausgasen. Dass das Weiße Haus den Klimareport gerade jetzt präsentiert hat, ist daher vielleicht kein Zufall.